saddest thing is if Christians are obnoxious. Das wäre so traurig, wenn Christen irgendwie so negativ sind, so aufdringlich. Obnoxious, so. I forgot the word. Anstoßen, maybe. I don't know what that is. Einfach in der Art und Weise, wie sie sich obnoxious is verhalten. When I am deliberately unpleasant, so that I offend people and hurt people. Ja, einfach ganz bewusst, einfach in einer Art und Weise mit anderen Leuten umgehe, dass sie sich einfach beleidigt fühlen. Yeah. And then we're obnoxious because we actually have secret anger and we want to take it out on unbelievers in the name of God. Und wir regen auch Anstoß darin, dass wir so im Herzen irgendwie so einen gewissen Zorn im Verborgen haben. So. We just want to be servants. We want to love people. Wollen wir viel lieber Diener sein. Wir wollen Leute lieben. We want to be kind to the police officers, everybody. Wollen freundlich sein zu jeder Person, sei es Polizeibeamten oder wer auch immer kommt. We want to let our light shine. Wir wollen, dass unser Licht einfach leuchtet. So, let's look at a few verses. Und schauen wir uns noch ein paar Verse an. This we looked at last week. Haben uns letzte Woche angeschaut. But you shall chase your enemy and they will fall before you. Und ihr werdet euren Feinden nachjagen und sie werden vor euch fallen. 5 of you will chase 100 and 100 of you will chase 10,000. 5 von euch werden 100 nachjagen und 100 von euch werden 10,000. And your enemies will fall before you by the sword. Und eure Feinde werden vor euch durch Schwert fallen. And we know this for us is a spiritual realm. Next verse. Und wir wissen, dass für uns einfach eine geistliche Anwendung darin liegt. Because our struggle is not against flesh and blood, but against spiritual enemies. Und dann heißt ja ganz klar im Neuen Testament, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte. The sword for us is God's word. Das Schwert ist für uns Gottes Wort. Spoken to us, spoken through us. So wie es Gott zu uns spricht und wie er es dann durch uns verkündigt. Therefore in Hebrews 4:11 we enter into rest. Und deswegen treten wir in seine Ruhe ein. This is not our struggle. God will fight for us. Es ist nicht unser Kampf, sondern vielmehr hat Gott für uns gekämpft und wird kämpfen. We are going by faith. So gehen wir einfach im Glauben. The weather has no bearing on Saturday. Das Wetter spielt am Samstag keine Rolle. If it's pouring out, it doesn't matter what the weather is. Wenn es da einfach schüttet, ist egal. One thing is for sure, that God is in control. Eines ist sicher, Gott hat die Sache unter Kontrolle. Next verse. Nächster Vers. Let's go to one more verse before we next one after that. One more. Go to the last verse. Sorry. Go to John chapter 16. Johannes Kapitel 16. Yeah. These things I've spoken that in me you may have peace. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In the world you will have tribulation. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. You might even have bad weather. Vielleicht sogar schlechtes Wetter. But take courage, I have overcome the world. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Which means I'm in control. Ich habe alles unter Kontrolle. The peace that God gives us. Der Frieden, den Jesus uns gibt, is not that nothing bad will happen. Ist nicht, dass nichts Schlechtes passieren könnte. The peace that God gives us is not that if something bad happens, I can deal with it. Der Friede Gottes ist nicht, dass wenn da etwas passiert, ich die Dinge irgendwie unter Kontrolle haben könnte. The peace of God is that once if something bad happens. Der Friede Gottes besteht darin, wenn etwas Schlechtes oder Schlimmes passiert. And I cannot deal with it. Und ich das nicht irgendwie handhaben kann. We know that God is still in control. So wissen wir doch, dass Gott es unter Kontrolle hat. If Saturday comes and the rain, it's pouring rain. Und wenn der Sonntag kommt, der Samstag kommt, und es schüttet einfach nur so. Has no bearing. Dann spielt das keine Rolle. These are all waterproof. These signs. Die sind alle wasserfest. We don't have to worry about that. Da brauchen wir uns keine Sorgen drum zu machen. You can come in your poncho. You can get your umbrella. Du kannst einfach kommen mit deinem Schirm und einfach so einen Regenmantel haben. Because one thing is for sure. Eines ist sicher. The weather will be exactly like God wants it. Das Wetter wird genauso sein, wie Gott es will. It won't be 1 degree colder. It won't be 1 degree warmer. Kein Grad wärmer, kein Grad kälter. There won't be 1 raindrop less or more than God wants. Es wird nicht ein Tröpfchen mehr oder weniger sein, als Gott es möchte. Because oftentimes, when there's challenging situations, God works the best. Denn oftmals, wenn die Situationen herausfordernd erscheinen, ist es genau da, wo Gott am besten wirken kann. And of course, we're going to pray for great weather. Aber natürlich beten wir für großartiges Wetter. But God might have something up his sleeve. Aber es kann sein, dass Gott etwas aus dem Ärmel schütteln möchte. What if God wants to do a miracle? What if God wants to show something? Was ist, wenn Gott einfach ein Wunder wirken möchte, etwas zeigen möchte? When Dan and Silvia Garconica got married about 25 years ago. Dan und Silvia Garconica geheiratet haben vor etwa 20, 25 Jahren. Yeah, we had a wedding at a castle in southern Austria. Dann hatten wir auf Schloss Heroldegg in Millstatt eine Hochzeit. And the wedding was outside. Und wir wollten die Hochzeit einfach draußen veranstalten. And there was a pastor there who was taking care of the premises. Und da gab es einen Pastor, der sich das ganze Gelände halt gekümmert and we hat. Setting up the chairs. Und wir waren dabei, da die Bänke und die Stühle aufzustellen. Und da kam da diese Treppe herab vom Schloss. Oh ye, have too much faith. Hey, ihr habt zu viel Glauben. If you can't see that mountain, wenn man drüben da diesen Berg nicht sehen kann, it's gonna rain. Wird es regnen, so ist es hier. 100%. It's gonna rain. Das wird regnen, sagte er. Oh ye, of too much faith. Ihr, die zu viel Glauben habt. Because we were putting up all the chairs. Und wir waren gerade dabei, all die Stühle aufzubauen. So we ignored him and kept putting up the chairs. Wir haben ihn ignoriert und haben einfach die Bänke dort aufgebaut. And like he said, it was raining. Und wie er sagte, es fing an zu regnen. Until the ceremony started. Bis dann die Zeremonie begonnen hat. And then the rain slowly stopped. Und plötzlich hat der Regen aufgehört. And then there were clouds. Und dann only waren clouds. Ein paar Wolken noch. Until we started putting the rings on. Bis wir dann die Ringe angesteckt haben. And then the sun started coming out. Und plötzlich kam die Sonne so raus. And just as we began to say, we pronounce you man and wife. Und als wir sie dann für Mann und Frau erklärt haben. The sun was shining so brightly. Hat die Sonne da so hell geschienen. That pastor got blinded for life. Dass der Pastor für immer erblindet ist. No. It was shining so brightly. Aber es hat so auf you had to put sunglasses on. Du musst wirklich Sonnengläser aufsetzen. ORF's going to be there. BBC is going to be there. ORF wird da sein. BBC wird da sein. What if the BBC guy comes and says, "Hello, I'm BBC here from England. We're here for the Jesus March in Vienna, Austria." Und was ist, wenn der kommt und sagt, ja, wir sind hier in Wien für den Jesusmarsch hier in Österreich? By golly, it's raining cats and dogs today. Also es regnet da so ein Schauer nach dem anderen. Das they were expecting thousands, but there's only, I'd say about 300 here. Aber man hat Tausende erwartet, aber eigentlich sind nur 300 da. The God who could part the Red Sea. Das ist der Gott, der das Rote Meer can't make the sun shine for the Christians. Er kann die Sonne nicht scheinen lassen für die Christen. Well, we'll just follow and see what happens. Wir werden mal schauen, was da geschieht. By golly, the rain is stopping. Naja, also der Regen, der stoppt hier the nicht. The sun is shining. Die Sonne scheint. Right as we pass the Rathaus. Als wir jetzt hier beim Rathaus vorbeikommen. It's spectacular. Das ist ganz spektakulär. The sun is so bright. Die Sonne, die scheint so. Schau. I'm going blind. Ich glaube, ich erblinde. Ladies and gentlemen, I'm blind. I can't see. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich sehe God, jetzt forgive nicht mehr. Me. Gott, vergib mir. Jesus is real. Jesus ist real. Who knows what God wants to do? Who knows? Wer weiß? God is completely 100,000% in control on Saturday. There's no Gott issue. Gott hat das 1000% unter Kontrolle. Das ist ganz klar. If you have to come with a poncho, with an umbrella. Wenn du irgendwie kommen musst mit dem Regenmantel und einem dicken Schirm. If you have to come with the snorkel gear or rent a boat, just come. Wenn du ein Boot mieten musst oder vielleicht einen Schnorchel dabei haben musst. God is completely, absolutely in control. Gott hat alles unter Kontrolle. We have the story of Gideon in Judges chapter 7. Erinnert euch an die Geschichte von Gideon im Richter Kapitel 7. Where the Midianites were ruling Israel. Da beherrschten die Midianiter die Feinde Israel. And their soldiers were like the sand of the sea. Und ihre Soldaten, sie breiteten sich aus wie der Sand am Meer. Like hundreds of thousands of soldiers. Und da waren Hunderttausende von Soldaten. And Israel was completely oppressed by them. Und Israel wurde so stark von ihnen bedrängt. And God raised up Gideon. Aber Gott, erhob den Gideon. And he called the men to fight. Und rief die ganzen Männer zusammen. But the men didn't even have weapons. Aber sie hatten gar keine Waffen. They were like just farmers, you know, just like we don't even have armor. Das waren einfache Bauern, die hatten nicht mehr Waffen. And so 32,000 men showed up. Und so meldeten sich da 30,000 Männer zur Schlacht. I think it was 32. Ich glaube, es waren so 30 oder 32,000. And they wanted to fight. Und sie sollten da kämpfen. Because they were so sick and tired of the bondage. Denn sie waren so satt, da immer in dieser Knechtschaft unter den Midianitern zu sein. 32,000 are going to go up against hundreds of thousands because they're so sick and tired of the bondage. Da sollten über 30,000 der Israeliten praktisch jetzt gegen die Hunderttausende von Feindessoldaten kämpfen, weil sie einfach satten hatten, unter dieser Knechtschaft zu bleiben. And God said to Gideon, "There's too many." Aber Gott sprach zu Gideon und sagte, das sind zu viele. Tell all the ones that are afraid to go home. Sag allen, die Angst haben, geht nach Haus. Okay, men. Männer. Thank you for coming. Ich glaube, wir kommen jetzt. We're gonna fight the Midianites. Wir werden die Midianiter bekämpfen. Now, I want you to be honest. Aber bitte seid mir ehrlich. How many of you are a little afraid? Und wie viele von euch haben ein Just bisschen a little Angst? Bit. So ein bisschen. Put your sword in the air. Einfach Schwert nach oben halten. This isn't in the Bible. I'm just making this up. Ich mache nur Spaß. Das steht jetzt nicht so genau in der Bibel. Somehow he identified them. Irgendwie hat er herausgefunden, wer es ist. Are you afraid? Habt ihr Angst? Even a little bit. So ein bisschen? Yeah. Ja. Go ja. Home. Ja. Go home. Okay, nach Hause. 20,000, 22,000 went home. Und so 22,000. That's one third. Could you imagine you're standing there? You know, you have du some kind da? Of a, you have a pick or an axe or you know. Hast du irgendwas da von einem Bauernhof mit? You have a piece of stick with a nail through it, you know. Vielleicht so einen Stab mit einem Nagel drin. And you're thinking, two guys just left. Das sind gerade zwei weg. I'm not afraid. Ich habe keine Angst. I'll die. I don't care. I hate these guys. Lieber will ich sterben. Ich hasse die. I can't stand this bondage. Ich kann das nicht mehr ertragen. My family's starving to death. I want to fight these guys Meine even Familie with this verhungert. Piece of wood with a nail in it. Ich habe diesen Nagel und damit werde ich es ihnen zeigen. I'm not afraid. Ich habe keine Angst. Poke their eyes out. Ich werde ihre Augen werde ich hier, da werde ich. I'm ready to fight. Ich kämpfe. And God said, "There's still too many." Und Gott sagt, das sind mir aber doch immer noch zu viel. So I want to test them now. Ich werde sie prüfen. Tell them to go down to the water. Gideon, sag ihnen, dass sie runtergehen ans Wasser. And watch how they drink. Und schau mal zu, wie sie da trinken werden. The ones who get down on their hands and knees and put their face to the water. Die sich da hinabknien auf Hände und Füße und dann voll eintauchen ins Wasser. Kind of like a cow would stretch out and put his head to the water. Wie so eine Kuh, die sich da ausstreckt und dann den ganzen Kopf ins Wasser hält. Mark those guys. Die merkt ihr mal. And the ones who get to the, go to the water and just take a bit of water in their hand. Und die sich langsam einfach runterknien, ein bisschen Wasser mit der Hand schöpfen. And lick it out of their hand like a dog. Und dann aus der Hand schlürfen wie ein Hund. Mark those guys. Die gibt auch eine auch auf so der it's Seite. Like, it's like one out of how many? One out of 30? Einer von 30. It's like all the people here. We go down to the water to drink. Wir würden alle da zum Wasser gehen zu trinken. And there's only one. Und das ist nur einer von. There's only one that knelt down. Und da war nur einer von so vielen. Took some water in his hand. Der sich niederkniete, ein bisschen Wasser in seine Handfläche nahm. And licked it like a dog. Und es dann wie so ein Hund. Runterschlürfte. What was the difference? Worin war der Unterschied? And God said, take those 300. Gott sagte, nimm genau diese 300, diese dort. And send the rest home. Und den Rest ab nach Hause. There was 10,000 guys who were willing to die. Da waren 10,000, die bereit waren zu sterben. But the strength was in themselves. Aber die Kraft war in ihnen selbst. They were so anticipating a battle. Die haben so auf die Schlacht gewartet nur. They had to put their face right in the water and just drink like there was no tomorrow. Die haben sich einfach ins Wasser gestürzt und haben darin getrunken, als wenn es keinen Morgen gäbe. Hey Hansi. Hansi. This might be the last time we're gonna drink for a couple days. Das wird das letzte Mal, dass wir jetzt trinken werden für die nächsten paar Tage. We're gonna be killing hundreds of thousands. Wir werden hunderttausend einfach umbringen müssen. Yeah, we better take a good drink. Also wir müssen jetzt mal ins Wasser stürzen und stick your head right in the water and direkt rein und suck schau, it was du da reinkriegst. And God didn't want those. Gott wollte das nicht. God just wanted the simple guys. Gott wollte einfach die ganz einfachen Leute haben. There's just no way we're going to win this battle unless God does it. So. Gewinnen, wenn Gott nicht das macht. With water, without water, it doesn't matter. Mit oder ohne Wasser spielt keine Rolle. And God took them. Und Gott hat genau die ausgewählt. And a great victory. Und einen großen Sieg gewonnen. They had a horn. Sie hatten ein Horn. And they had a vase. Und sie hatten das so. Einen Tonkrug. With fire in it, like a lamp. Und sie hatten darin Feuer, so eine Fackel drin. Went around in the mountain. Und dann gingen sie herum, and um at the same time, sie in den Bergen. They broke the vessel. Und auf Kommando zerschlugen sie da die Tongefäße. Blew the trumpet. Und bliesen da die Posaunen. 300 lights in the mountains. Und dann in den Bergen waren über diese Feuer zu sehen. And horns blowing. Und die Hörner haben geblasen. And the Midianites thought there was a gigantic army coming. Und die Midianiter dachten, es ist eine riesige Armee, die sie jetzt auf sie stürzt. And they killed them. They started killing each other. Und durch die Verwirrung haben sich gegenseitig umgebracht. It was just an incredible victory. Und es war ein unfassbarer Sieg. And five chased 100. Und so haben fünf einfach 100 in die Flucht geschlagen. 100 chased 10,000. Und 100 Zehntausende. It's the same thing with us. Das ist genau das Prinzip, was für uns auch gilt. God wants to use us. Gott möchte uns verwenden. He wants to break my vessel. Er möchte mein Gefäß zerschlagen. So the light of Jesus can come out. Auf dass das Licht Jesu da hervorstrahlt. He wants me to be dependent on him. Er möchte, dass ich ganz von ihm abhängig it's bin. It's not my light, it's his light. Es ist nicht mein Licht, es ist sein it's Licht. Not my goodness, it's his goodness. Es ist nicht meine Güte, es ist seine Güte. Not my righteousness, it's his. Nicht meine Gerechtigkeit, es ist seine it's Gerechtigkeit. Not even my faith, it's the faith I'm deriving from him. Es ist nicht mein Glaube, es ist der Glaube, den ich von ihm beziehe. It's not my love. Nicht it's not meine my Liebe, kindness. Nicht meine Freundlichkeit. It's his. Es ist seine. And when the vessel is broken, und wenn das Gefäß dann zerbrochen ist, this comes out. Dann kommt das hervor. And of course the trumpet is God's word. Und diese Posaune ist Gottes Wort. We are declaring his word. Wir deklarieren sein Wort. I want you to look at the first 2 Chronicles. Go to verse 2 Chronicles 7. Ich möchte, dass ihr nochmal einen Vers anschaut, 2. Korinther, 2. Chronik 7, this verse is. Vers 14, schau mal, wie mächtig dieser Vers ist. My people who are called by my name. Mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist. Jesus Christ. Jesus Christus. And we are called Christians. Christians. Wir werden genannt Christen. We bear his name. Wir tragen seinen Namen. If we humble ourselves and pray and seek his face. Wenn wir uns demütigen und beten und sein Angesicht suchen and turn from our evil ways. Und uns von unseren bösen Wegen abkehren, that means if we just stop defending our sin. Das bedeutet einfach, dass wir aufhören, unsere Sünden dazu verteidigen. And bring it to God and be honest with it. Es vor Gott bringen und einfach ehrlich damit sein. God can begin to work in our lives. Dann kann Gott anfangen, in unserem Leben zu wirken. He will forgive our sin and er wird unsere Sünden vergeben. And will heal our land. Und er wird unser Land heilen. We have this shot at going into the center. Wir haben diese Gelegenheit, dann direkt mit that's in die Stadt zu gehen. That's why we've made all these banners. Deshalb haben wir all diese Banner gemacht. So that we can make a statement. Auf dass wir ein klares Statement aussagen maybe können. We'll reach across the country through the TV. Was vielleicht durch das Fernsehen, durch das ganze Land sich verbreitet. I was at a prayer meeting this week. Ich war diese Woche bei einem Gebetstreffen. A pastor's prayer meeting. Ein Gebetstreffen für Pastoren. We broke into groups and I was praying with two pastors. Wir haben uns dann aufgeteilt in Gruppen und ich habe zusammen gebetet mit zwei Pastoren. So I said, what can I pray for you? Und man fragte so, ja, kann ich für dich beten? Pray for my church. Okay. Das ist sehr lieb, wenn du für die what Gemeinde can I pray beten könntest. For you? Und für dich? I pray for my family. Für meine Familie wäre gut. Said, Rob, what can we pray for you? Und sie haben dann gefragt, was können wir für dich beten? Pray for the march. Bete für den Marsch. For wisdom. Für Weisheit. And all the details. Und all die Details, dass sie zusammenkommen. For the police and different things. Polizei und all diese so, Dinge. So, the one pastor he laid his hand on me. Dieser Pastor legte die Hand auf he mich. He said, oh, Father in heaven, bless Rob, give him wisdom. Vater im Himmel, segne Rob, gib ihm Weisheit. And just bless this march. Segne diesen Marsch. And all he's doing. Und alles, was er tut. No matter what they're saying. Egal, was sie da sagen. Amen. Amen. And I said, what are they saying? Und was sagen die da? I said, is somebody saying something? Sagt jemand was? He said, well, naja. Actually, there's people who are mocking you. Es gibt Leute, die spotten dich. Can you imagine that? They're Christian leaders. Christian, I'm assuming these are leaders. They are Christians who are literally talking about me and mocking me. Da gibt es Christen, die über mich sprechen und mich verspotten. And they said this. Und sie sagten. I hope they're listening. Ich hoffe, dass sie zuhören. They said this. Sie sagten. Rob can't even finish his basement. Rob kann nicht mal den Keller fertig machen. He doesn't know how to finish a project. Weil er weiß nicht, wie man ein Projekt beendet. And he's going to get involved in another one. Und dann bringt er sich ein in ein anderes Projekt. Because he doesn't know how to finish the first one. Weil er nicht weiß, wie man das erste beendet. Instead of saying, it's amazing that they have such a big project going on. Also, dass sie sagen, wow, sie haben so ein großes Projekt. And they would take 4 months out of that time and dedicate it to the welfare of our city. Und doch nehmen sich daraus dann einfach 4 Monate Zeit, um für das Wohlergehen der Stadt da zu sein. They turn it around. Dann wird es einfach verdreht. You know, unbelievers don't even do this. Das machen nicht mal Ungläubige. Unbelievers don't even do that. And this is the sad, thing about the church sometimes. Und das ist wirklich traurig, wenn das in der Gemeinde passiert. Because when we had the banners outside our church yesterday. Denn als wir gestern die Banner draußen hatten, außerhalb der Gemeinde, um einfach auszuprobieren. People just looked like wow. Leute kamen und haben gesagt, wow. There wasn't one Muslim out there in our district who was mocking. Und da war nicht ein Moslem draußen in unserem Bezirk, der irgendwie gespottet hätte. And we showed them at Müller Textil, nobody was mocking. Alle waren bei Müller Textil und niemand hat da gespottet. Isn't it so sad that Christian leaders would mock? That's so sad. Traurig, wenn dann christliche Leiter da spotten. But what it spoke to me, was es für mich gesprochen hat. And the Lord just spoke to my heart. Der Herr hat in diesem Moment zu meinem Herzen gesprochen. I have something to prove. Ich habe da etwas zu beweisen. On Saturday. Am Samstag. Not because you're good. Nicht weil du gut bist. But because of that kind of stuff. Aber wegen diesen Sachen. God takes it personal. Gott nimmt es persönlich. I didn't make banners with my name on them. Ich habe da keine Banner gemacht mit meinem Namen drauf. There's not one banner that says Rob Prokop on here. Da gibt es keinen Banner, was heißt irgendwie Rob Prokop. Everyone says Jesus. Jedes dieser Banner sagt Jesus. In every one of these high ones, we have Jesus on. Everyone. Auf jedem dieser großen haben wir Jesus drauf. The name above every name. Der Name, der über allen Namen ist. Every time somebody wants to do work for God. Jedes Mal, wenn jemand ein Werk für Gott tun möchte. There's always someone who is mocking. Dann gibt es immer jemand, der da irgendwie spottet. When Nehemiah said he would rebuild the walls of Jerusalem. Als Nehemiah sagte, er wird die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Sanballat and Tobiah began to mock. Sanballat und Tobiah, sie fingen an zu spotten. And they said, "You build a wall and a fox jump on it, it'll fall down." Du baust die Mauer, ein Fuchs wird draufspinnen und alles wird zusammenfliegen. Even when Jesus hung on the cross. Selbst als Jesus am Kreuz hing. An innocent man. Unschuldig. That they killed because they were jealous. Den sie umgebracht haben, weil sie eifersüchtig waren. And the scripture says that Pilate knew the Jewish leaders were jealous. Und die Schrift sagt, Pilatus wusste genau, dass die jüdischen Führer, dass sie eifersüchtig waren. And so instead of just having Jesus assassinated, anstatt dass sie da irgendwie einen heimtückischen Angriff auf Jesus durchführen. Look, when he goes by, just shoot him with an arrow. Zum Beispiel, da wird er vorbeikommen. Schießen einfach ab mit dem Pfeil. They crucify him. Nicht heimtückisch, sie haben ihn gekreuzigt. They don't just kill an innocent man. They subject him to the most horrendous torture ever invented. Sie haben nicht einfach einen Unschuldigen kaltblütig ermordet, sondern sie haben ihn praktisch mit dem schlimmsten Foltertod einfach dahin gestreckt. Alamonde has a skit that he's going to do on Saturday in the city on the stage. Alamonde hat da einen Sketch vorbereitet, den er auf der Bühne am Samstag vorbereiten last wird. Last night I prepared the cross for it. Und ich habe dann gestern das Kreuz dafür gemacht. And you know, I laid on that cross, I held the nails. Ich habe mich dann auf das Kreuz gelegt und habe einfach die Nägel mal gehalten. I couldn't even lay on that cross for 6 hours just holding the nails. Ich hätte da nicht mal drauf liegen können, indem ich da die Nägel halte. Let alone have them nailed through my hands and feet and then lifted up. Und dann gar nicht davon zu sprechen, praktisch, dass sie durch meine Hände und Füße gehen und dass er mich dann hochhebt. But it wasn't enough for the religious leaders to crucify him. Aber es war nicht genug praktisch für die religiösen Führer Israels, ihn zu kreuzigen. They had to come to the cross and mock him. Die sind dann noch zum Kreuz gezogen, um ihn zu verspotten. Anything that we do that is worth doing, alles, was wir tun, was wirklich zu tun wert ist, will be mocked by somebody. Wird von irgendjemandem verspottet werden. And if somebody's not mocking, then maybe it's not from the Lord. Wenn es da nicht eine Person gibt oder ein paar Personen gibt, die dann auch spotten, dann ist es wahrscheinlich nicht vom Herrn. I think there's a few more verses we can look at. Wir haben noch ein paar Verse. Look at Matthew chapter 5. Matthäus Kapitel 5. Oh, go back to that one. 2 Chronicles 16:9. 2. Chronik 16 Vers 9. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, diese stark zu unterstützen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. I had an Austrian businessman come to me this morning after the service. Ein österreichischer Geschäftsmann kam zu mir heute früh nach dem Gottesdienst. And he said to me, I want to say something to you. Ich möchte dir etwas sagen. And he started crying. Und er fing an zu weinen. He says, don't be disappointed on Saturday. Sei am Samstag nicht enttäuscht. He says you are flying so high. Du fliegst so hoch. You'll rarely find someone on your level. You are like up there, you know, just into this. Ja, es ist selten, dass jemand praktisch auf dieser Höhe fliegt. He said, you're going to be disappointed, but don't. Es könnte passieren, dass du enttäuscht bist, aber sei nicht enttäuscht. He said, I just want to say, and he started crying. Und er fing an zu weinen. He said, your love for Jesus is moving my heart. Deine Liebe für Jesus, sie bewegt mein Herz. And you know what? Eyes of the Lord move to and fro across the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his. Gottes Wort sagt, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Jesus is going to be there. Jesus wird dort sein. Where two or three are present, he is there. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da wird er sein. Where 5,000 come to march in his name, tell me he's not going to be there. Wo 5,000 in seinem Namen sich versammeln, um in seinem Namen zu marschieren, wird er da nicht da sein. And let's close with these verses. You are the light of the world. Ihr seid das Licht der Welt. A city set on a hill cannot be hidden. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter die Scheffel. But on a lampstand. Sondern auf das Lampengestell. And it gives light to all who are in the house. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Let your light shine. So soll euer Licht leuchten. This is the song that Hallel was singing in the beginning. Das ist das, was Hallel gesungen hat am Anfang. Let your light shine. Lasst euer Licht leuchten. Let it shine. Lasst es leuchten. Our light is our love for God. Unser Licht ist unsere Liebe für Gott. Our light is all he's done for us. Unser Licht ist all das, was er in unserem Leben getan hat. Our light is our thankfulness for his forgiveness, for his grace, for his mercy. Unser Licht ist unsere Dankbarkeit für seine Vergebung für uns, für seine Barmherzigkeit. For his goodness, for eternal life. Für seine Güte, für das ewige Leben. For his unconditional love. Für seine bedingungslose Liebe. Let your light shine before men. So soll euer Licht scheinen vor den Menschen. In such a way. In einer solchen Weise. That they may see your good works. Dass sie eure guten Werke sehen. And glorify your Father who is in heaven. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. So with that, I'd like to close first by giving an invitation to someone who doesn't know the Lord. Und damit möchte ich abschließen und möchte eine Einladung aussprechen für jemanden, der Jesus noch nicht kennt. The Bible says there's no other name given under heaven. Die Bibel sagt, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, by which a man can be saved. Durch den ein Mensch gerettet werden kann. It's only through Jesus. Es geht nur durch Jesus. Through Yeshua. Durch Yeshua. That was his Hebrew name, Yeshua. Sein hebräischer Name, Yeshua. If you don't know Jesus tonight, wenn du Jesus nicht kennst, if you don't know where you'd go if you died, wenn du nicht weißt, wo du hingehst, wenn du stirbst, Jesus was butchered on a cross. Jesus wurde am Kreuz dahingeschlachtet. And he took our place. Und er hat unseren Platz eingenommen. To pay for our sin. Um für unsere Sünden zu zahlen. So God the Father could give us eternal life as a gift. Auf dass Gott der Vater uns das ewige Leben als Geschenk schenken kann. And he also gives us the gift of the Holy Spirit. Und er gibt uns die Gabe des Heiligen Geistes. If you receive him tonight. Wenn du ihn heute Abend empfängst. It's a simple prayer. Es ist ein einfaches Gebet. Would you pray with me? Würdest du das mit mir beten? Let's close our eyes. Lass uns die Augen schließen. Say these words. Sag diese Worte. Very quietly. Ganz im Stillen. Jesus. Jesus. Can you say that, Jesus? Kannst du das sagen, Jesus? Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus. Jesus. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. Can you say those words? Kannst du das sagen? Jesus. Jesus. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz. Jesus. Jesus. Forgive me. Bitte vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I give you my life. Ich gebe dir mein Leben. Can you say those words? Kannst du das sagen? Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Cleanse me. Reinige mich. Amen. Amen. Now I'd like us to get on our knees and pray for this march. Ich möchte, dass wir auf die Knie gehen und für den Marsch. We have a shot. We have a shot. Wir haben diese Möglichkeit. We are going into the center of the capital of this country. Wir gehen mitten in die Stadt, der Hauptstadt dieses Landes. We are going to declare the name of Jesus. Wir werden den Namen Jesus dort verkündigen. Let's pray for the police officers. Lass uns beten für die Polizeibeamten. And let's pray that every demon in hell is not even 100 miles away from here. Lass uns einfach beten, dass jeder Dämon der Hölle praktisch einfach total weit entfernt ist. Shall we pray? Let's pray. And on the beamer, you can see that there's different things you can pray for. Und auf dem Beamer werdet ihr verschiedene Themen sehen, wofür ihr beten könnt. Father, we are here today. Vater, wir sind einfach heute hier. What can we do if you don't do it? Was können wir tun, wenn du das nicht machst? But we go in obedience. Aber wir gehen einfach im Glaubensgehorsam. In fear and trembling. In Furcht und Zittern. But in peace. Aber in Frieden. Knowing that the battle is yours. Wissen, dass die Schlacht einfach deine ist. We pray for politicians. Wir beten für Politiker. For people from ORF. Für Leute vom ORF. For everyone who sees it either live. Wer auch immer das sehen mag, vielleicht direkt live im Fernsehen. They see it live or on TV. Und das vielleicht im Fernsehen sehen wird. We pray for all the churches. Wir beten für alle Gemeinden. That we would be so encouraged by each other's presence. Dass wir so ermutigt sind durch die Anwesenheit der anderen gegenseitig. Jesus, you're on your throne right now in heaven. Jesus, du bist auf deinem Thron jetzt im Himmel. And we just ask you. Und wir bitten dich. Because we love you so much. Weil wir dich so sehr lieben. We're so thankful for what you've done. Wir sind so dankbar für das, was du getan and hast. And we're willing to be foolish. Und wir sind bereit, auch töricht zu sein. In the eyes of some. In den Augen einiger. To impact the city. Um diesen tiefen Eindruck in der Stadt zu hinterlassen. This country. In diesem Land. Just spend a moment in prayer and ask God what to pray. Verbring einfach einen Moment im Gebet und bitte Gott. Pray against accidents. Vater, wir bitten gegen Unfälle. We pray against demonically influenced police officers. Wir bitten gegen dämonische Einflüsse, vielleicht auf Polizeibeamten. Who would give us trouble? Die da vielleicht Schwierigkeiten machen. The banners or whatever. Wegen der Banner oder irgendwelchen Dingen. We just pray, Lord, that your spirit would fall like a cloud. Wir bitten einfach, dass dein Geist wie eine Wolke auf uns herabfällt. There'd be so much peace. Dass da so viel Frieden ist. No accidents. Keine Unfälle. We pray for the weather. Wir beten für das Wetter. That it would be exactly the way you would want it. Dass genau so ist, wie du es haben möchtest. Lord, we pray. Darum bitten wir dich. We pray for brothers and sisters, Lord, who don't grasp the body of Christ. Wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die den Leib Christi irgendwie nicht richtig verstehen. We pray that there would be such a deep revelation in all of our hearts. Wir bitten dich, dass einfach eine ganz, ganz tiefe Offenbarung in unser Herz hineindringt. That we are one body before you. Dass wir ein Leib sind vor dir. And I pray, Lord, und ich bitte, Herr, that you would move across this country. Dass du dich einfach bewegst im ganzen Land and this city. Und in dieser Stadt. And speak to people this week. Und dass du diese Woche zu Menschen sprichst. To come to the march. Dass sie zu diesem Marsch kommen. I pray that there would not be one more or one less. Ich bitte darum, dass nicht einer mehr oder einer weniger than you would want there. Dorthin kommen wird, als du Lord es genommen möchtest. We thank you and praise und Jesus, wir danken dir und preisen dich. Amen. Amen. Roland Auer made a nice little sign. Roland, you want to get one of yours? Is it out there? There's one of them is made. Remember the one we made? A one verse over you tonight. Einen Vers über euch beten heute Abend. Vielleicht. Maybe there are people here who feel like Gideon. Vielleicht gibt es Leute, die sich hier fühlen, genau wie Gideon. In your situation. In eurer momentanen Lebenssituation. And when the angel of the Lord appeared to him, aber he was hiding. Engel des Herrn ihm erschien, da versteckte er sich. Out of fear. Aus Angst. And the angel said to him, Gideon, sagte, you mighty warrior. Gideon, mächtiger Krieger. Although he was hiding. Obwohl er sich da versteckte. And I love that. God always speaks out the things that he sees in us that we don't see. Gott spricht immer das aus, was er sieht, nicht das, was wir sehen. And I would like to give you this verse. Ich möchte diesen Vers euch mitgeben. Let's think of it as we go to the march and march. Lass uns daran denken, wenn wir zu einem Marsch gehen und dann für Jesus marschieren. And let's think of it for our individual situations. Aber genauso auch für unsere individuellen Situationen. So be strong and courageous. Seid stark und mutig. Do not be afraid and do not panic. Habt keine Angst. Geratet auch nicht in Panik. For the Lord your God will personally go ahead of you. Denn der Herr, euer Gott, wird persönlich vor euch herschreiten. He will neither fail you nor abandon you. Er wird euch nie im Stich lassen, noch euch alleine lassen. Be strong and courageous. Seid stark und seid mutig. For you will lead this people into the land the Lord promised. Denn ihr werdet das Volk in das Land hineinführen, was der Herr versprochen hat. Do not be afraid or discouraged. Habt keine Angst. Lasst euch nicht entmutigen. For the Lord will personally go ahead of you. Denn der Herr wird ganz persönlich vor euch hergehen. He will be with you. Er wird bei euch sein. And the same thing the angel of the Lord said to Gideon, do not be afraid because the Lord is with you. And that is our strength. The Lord is with us. Genau das ist das, was der Herr zu Gideon sagte, der Engel des Herrn. Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir.